Sen. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Erdem Özer und auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Für Sie bin ich heute der zuständige Arzt. Deswegen möchte ich mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, mir hilft jemand, ja. Okay, zuerst stelle ich einige Fragen für Ihre persönlichen Daten und dann sprechen wir Ihre aktuellen Beschwerden ausführlich. Okay. Ja, okay, bitte sagen Sie mir Bescheid oder fragen Sie danach, wenn Sie etwas nicht verstehen, okay? Okay. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Kurt Bergmann. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist KURT, Kurt. Und der Familienname ist BERGMANN, Bergmann. Okay, Herr Bergmann, ja? Okay, Herr Bergmann, wie alt sind Sie? Ich bin, das muss ich gerade rechnen, ich bin 54 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Am 5.3.68. 15, 13, 8 und 60. 60. Ja, okay. Wie schwer und wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 groß und wiege so 80 Kilo. 80 Kilo und 1 Meter. Wie groß Ein sind Sie? Meter Könnten 75. 75, okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite als Tierpfleger im Zoo. Tierpfleger, okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Okay, haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Die sind jetzt zwar schon ziemlich groß, aber sie sind noch alle im Haus. Okay, alles klar. Sie wohnen mit Ihrer Familie, mit Ja, Ihrer natürlich. Frau? Mit der Familie Okay. zusammen, ja. Okay. Herr Bergmann, was kann ich für Sie tun? Ja, Welche Beschwerden also, haben Sie im Moment? ich habe wahnsinnige Schmerzen in meinem rechten Handgelenk. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin vorhin mit meinem Motorrad hingefallen. Ne? Jetzt ist ja so schönes Wetter, dann will man mal raus. Und da war irgendwas so Sand auf der Straße oder was. Und da bin ich halt gestürzt und bin ja offensichtlich auf die rechte Hand gefallen. Helm hatte ich natürlich auf, also dem Kopf ist irgendwo nichts passiert. Aber ich bin irgendwie so auf die rechte Seite gefallen. Und also das Handgelenk, erst habe ich gedacht, das ist nicht so schlimm, aber das wurde jetzt in der letzten Stunde immer schlimmer. Und dann bin ich eben doch hierher gekommen. Und ja, ich glaube, ich habe auch so an dem rechten, so im Brustkorb, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was abgekriegt. Da habe ich so blaue Flecken und da ist auch die Haut ein bisschen weg. Und ja, also ich kann mich eigentlich da nicht so gut bewegen. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich also so richtig tief einatme, dann tut mir das auch ein bisschen weh, ne? Okay. Wann genau ist der Unfall passiert? Das ist so 2,5 Stunden her. Und eigentlich ist nichts kaputt gewesen. Also am Motorrad war nichts kaputt. Ich habe auch an der Straße nichts kaputt gemacht. Ich habe also keine Polizei geholt. Aber jetzt, ne, diese Hand, das ist eben sehr schmerzhaft. Okay, nach dem Unfall haben Sie derzeit Luftnot, ja? Bitte? Nach dem Unfall haben Sie derzeit Luftnot. Ja, also es tut mir Oder Luftnot im Nicht, aber es brustische tut weh beim Schmerzen? Einatmen. Ja, es tut weh beim Einatmen. So. Okay, wo genau sind die Schmerzen? In der Brust, hinter dem Brustbein, oder? Nee, da sind sie nicht. Eigentlich mehr so an der Seite, da wo ich auch draufgefallen bin. Auf der rechten Seite. Okay, auf der rechten Seite, ja. Aber Sie sind auf der rechten Seite, ja, gestürzt. Gestürzt, und, auf die rechte Seite gestürzt, ja. Ihre Schulter ist auch betroffen. Nee, die Schulter hat, glaube ich, nichts abgekriegt. Die Schulter ist okay, nur das Handgelenk. Vielleicht habe ich mich mit dem Handschuh, mit dem Handgelenk irgendwie abgestürzt oder so. Okay, aber sie hat dann Schutzkleidung und so weiter. Ich hatte Schutzkleidung an, ja, ja. Mhm. Ja, in meinem Alter und mit Familie, da kann man nicht ohne Schutzkleidung Motorrad fahren. Und Helm ist auch dabei. Helm, ja. Ja, ja. Okay, wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also die Schmerzen in der Hand sind wirklich heftig. Die sind bestimmt bei 7 bis 8. Mhm. Okay, in der Brust? Auf in der Brust haben Sie keine Schmerzen, ja? Nicht so, eigentlich nicht so stark. Haben Sie, also vielleicht so bei 4, 5 oder so. Beim Einatmen halt insbesondere so, ne? Als ob das so sich gegen die Dehnung so ein bisschen wehrt. Mhm. Okay. Wie sind die Schmerzen stechend, brennend oder im Handgelenk, da sind die, wie sind die denn? Ich kann das schwer beschreiben. Das ist stechend, aber auch stechend, drückend, ja, so wie so ein Zerreißschmerz eigentlich so ein bisschen. Ich kann das nicht gut beschreiben, wie das okay. ist. Also es tut jedenfalls sehr weh. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, das ist aufs Handgelenk eigentlich. Also klar ist natürlich die ganze Hand jetzt inzwischen geschwollen und ich kann das auch überhaupt nicht bewegen. Ne? Aber es strahlt, die Schmerzen strahlen nicht so richtig aus. Und mit der Seite sind die Schmerzen verschlimmert, ja? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Haben Sie etwas dagegen eingenommen, ein Medikament, um die Schmerzen zu lindern? Nein, ich habe gedacht, ich komme lieber erst hier zu Ihnen, damit Sie das abklären können. Okay. Okay, sind die Schmerzen dauerhaft oder kommen Sie ab und zu und dann gehen Sie wieder weg? Nee, die Schmerzen in der Hand sind wirklich dauerhaft. Und ja, die werden jetzt auch also wirklich unangenehm. Mhm. Derzeit können Sie die Hand nicht richtig und gut bewegen, ja? Nee, gar nicht. Mhm. Ich muss sie auch so ein bisschen festhalten, so mit der anderen Hand, ne? Weil das einfach alles schmerzt. Okay. Und Luftnot haben Sie immer? Nee, ich habe keine Luftnot, ich kriege ja Luft. Ich merke es nur, wenn ich versuche, so ganz tief einzuatmen, dann merke ich, dass das wehtut. Okay. Aber so bei flacher Atmung passiert nichts. Mhm. Okay. Sie können Luft kriegen, aber dabei gibt es, besonders beim Einatmen, haben Sie Schmerzen, ja? Genau. Okay. Und dann haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Nee. Schwitzen Sie nicht? Ich schwitze auch nicht, nee. Mhm. Haben Sie Übelkeit? Ja, also von den Schmerzen ist mir jetzt so ein bisschen schlecht, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist mehr so der Schreck, der mir noch in den Knochen sitzt. Dass ich jetzt so ein bisschen aufgeregt bin auch und dass mir so ein bisschen übel ist. Okay, Erbrechen haben Sie? Nee, übergeben musste ich mich nicht, nein. Mhm. Durchfallverstopfung haben Sie? Nein. Ich habe tatsächlich Durchfall, ja. Okay. Seit wann? Ich glaube, das ist jetzt, also das habe ich leicht mal, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin oder so. Und ich glaube, das ist jetzt, also so wie sonst auch. Ne? Seit dem Unfall können wir es sagen oder früher hatten Sie auch? Nein, ich habe das eigentlich immer, wenn es ein bisschen Stress gibt. Ne? Okay, beim Stress, ja. Okay, war Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Nein. Ich bin nur ausgerutscht. Haben Sie das Bewusstsein verloren? Nein. Dann wäre ich ja nicht mehr nach Hause gekommen. Okay, gut. Und haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Nee, aber das, was ich bemerkt habe, reicht mir eigentlich. Also die Schmerzen da in der Hand, ne? Und eben, ja, dass ich so blaue Flecken habe, das ist schon unangenehm. Haben Sie offene Verletzungen derzeit oder Blutungen? Wie gesagt, ich hab so ein bisschen am Brustkorb habe ich das gemerkt, dass durch die Kleidung, durch das so ein bisschen die Haut abgeschrappt ist und dass ich da auch jetzt schon blaue Flecken habe. Okay, am Thorax, am Brustkorb auch, ja? Genau. Okay. Okay, leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Naja, beispielsweise also, Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit. Nee, ganz im Gegenteil, ich habe niedrigen Blutdruck schon 10 Jahre, ganz ungewöhnlich, hat man eigentlich selten, ja. Und was ich tatsächlich habe, ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und da habe ich jetzt auch manchmal so ausstrahlende Schmerzen in die rechte Schulter. Aber das ist jetzt beim Unfall jetzt nicht irgendwie verändert. Und was ich noch habe, das ist Neurodermitis. Ich habe das also als Kind so in den Innenbeugen, in den Ellenbeugen innen gehabt. Und jetzt inzwischen ist es eigentlich mehr so außen an den Oberarmen, dass ich da so trockene Hautstellen habe. Und da muss ich zwischendurch mal Cortisonsalbe auftragen. Okay, Sie leiden an Bluthochdruck seit 10 Jahren? Niedrigem Blutdruck. Niedrigem Blutdruck. Niedrigem, ja, okay. Okay, niedrigem, ja, okay. Und da habe ich so ein Medikament, ich weiß aber nicht, wie das heißt. Das sind so Tropfen, die muss ich nehmen, wenn ich merke, dass der zu weit unten ist. Ne? Was nehmen Sie genau? Wie das heißt, weiß ich nicht. Ein Tropfen, ja. Und seit 10 Jahren. Und Bandscheibenvorfall, wann haben Sie bemerkt oder seit wann haben Sie? Den habe ich seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren, okay. Und Neurodermitis, seit wann haben Sie? Seit der Kinderzeit. Seit Kinderzeit, okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Ja, eben diese Tropfen bei Bedarf, ne, und die Cortisonsalbe auch bei Bedarf. Und wenn ich irgendwie mal wirklich Schmerzen habe oder so, dann und ich muss ja arbeiten gehen, dann nehme ich Ibuprofen. Okay. Sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, also eine ganz kleine Operation vor 5 Jahren, da ist eine Sterilisation durchgeführt worden und dann hatte ich vor 25 Jahren einen Sportunfall, da hatte ich einen Achillessehnenriss und das ist operativ versorgt worden. Ja, ich habe nicht verstanden. Könnten Sie bitte wiederholen, die Operationen? Also die erste OP Das ist vor 5 Jahren gewesen. Das war ein kleiner Eingriff zur Sterilisation. Sterilisation, okay. Und vor 25 Jahren hatte ich einen Sportunfall. Und da hatte ich einen Achillessehnenriss und der ist operativ versorgt worden. Die Achillessehne. Ist die hintere große Sehne hinten am hinteren Fuß. Okay, hinteren Fuß, ja. Okay, ja. Okay, ist bei Ihnen eine Allergie bekannt gegen bestimmte Medikamente, Kompostmittel, Lebensmittel? Ich bin gegen Kontrastmittel allergisch, das darf ich nicht bekommen. Welches Kontrastmittel gegen? Das war, ich hab nur gesagt bekommen, kein Kontrastmittel. Okay. Wie äußert sich diese Allergie? Ja, also ich habe da mal so Hitzegefühl bekommen und das Gesicht wurde ganz rot und habe auch ein bisschen Herzklopfen gehabt. Dann sollte ich das nicht wieder machen. Okay, alles klar. Moment bitte. Okay, gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Ich meine bei Ihren Eltern, Ihren Geschwistern und Ihren Kindern, ja? Die Kinder sind zum Glück gesund. Mein Vater hatte vor 10 Jahren einen Herzinfarkt und ist gestorben. Da war der noch nicht alt, da war der 68. Kann das stimmen? Mhm. Ja, gut, von mir aus. Gut, und meine Mutter, die ist eigentlich gesund. Die hat jetzt nur so ein, an der Schläfe, an einer Seite, hat sie so einen Hautkrebs, weißen Hautkrebs, und das ist operativ entfernt worden. Okay, aber jetzt ist sie gesund, ja? Ja, also das gilt als geheilt so. Da wird nichts weiter gemacht. Okay. Okay, haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder so genommen? Ich meine in den letzten Wochen oder Monaten? Nein. Wie ist Ihr Appetit? Der ist immer gut. Also außer heute jetzt, also, ne? Aber normal ist er immer gut. Okay, rauchen Sie? Ja, nicht mehr viel. Ich habe früher lange Jahre ein Päckchen am Tag geraucht, aber seit 4 Jahren habe ich das deutlich reduziert. Jetzt rauche ich nur noch 5 Zigaretten am Tag. Aber früher hatten Sie eine Packung pro Tag und wie viele Jahre dauerte es? 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol, also jeden Abend ein Bier, ne? Das trinke ich wohl, ja. Eine Flasche? Eine Flasche Bier am Abend, ja. Haben Sie schon einmal Drogen probiert? Das ist eine Routinefrage. Keine Erfahrung damit, nein, kann ich nicht mit Ihnen, nein. Okay. Herr Bergmann, meiner Meinung nach habe ich alle wichtigen Informationen erhalten. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich möchte jetzt nur gerne, dass jemand mal nach meiner Hand guckt. Ne? Wie bitte? Ich möchte jetzt nur, dass jemand wirklich mal nach meiner Hand guckt. Ja, nicht nur Ihrer Hand, sondern auch Ihrer Lunge gucken wir. Eigentlich die Hand ist nicht so wichtig. Wir können schnellstmöglich das stabilisieren. Aber Brustschmerzen sind eigentlich wichtiger. Ja? Okay. Und dann deswegen sollten Sie hier bleiben. Mhm. Ich lege einen Zugang Mhm. und dann nehme gleichzeitig Blut ab. Mhm. Ja, darüber hinaus melde ich für Röntgenaufnahme an. Mhm. Von und der Hand äh, oder was? Von Hand und natürlich ja von Brust. Ah, okay. Mhm. Von der Brust, ja. Mhm. Und dann in Ihrem Fall bespreche ich natürlich mit meinem Oberarzt. Mhm. Und nachdem ich alle Ergebnisse bekomme, komme ich wieder zu Ihnen, ja? Ja, okay, gut. Okay. So, und dann gibt es noch etwas, ja, über das wir nie gesprochen haben. Alles in Ordnung? Ich meine, wir haben ziemlich viel gesagt. Ja. Hat jemand noch Ideen? Das Einzige, was Sie nicht gefragt haben, was aber jetzt irgendwie so der heutigen Zeit halt geschuldet ist, Impfstatus, ne? Genau. Impfstatus haben Sie nicht gefragt. Ja, Impfstatus, ja, genau. Ja, ja also zum ersten Mal mache ich diese Übung. Deswegen, und der ja. Fall, eigentlich gibt es ja nicht nur einen Fall, sondern auch zwei Fälle, Unfall und ja, Brust. Ja. Man nee, muss, aber Impfstatus zwei ist Sachen wegen aus. Corona. Wegen Corona muss man das Ja, heute ja, jetzt nicht ja, fragen. Das ist sehr wichtig, ja. Ja. Aber Aber ich sonst müsste haben hier Sie auch. mich komplett das ganze Spektrum Okay. abgefragt. Ja, Okay. möchte jetzt von den Kollegen jemand was sagen dazu? Wann erfolgte Ihre letzte Tetanus-Impfung? Oh, gute ja, Frage. Sehr wichtig, ja, genau. Ja, ja, da sind wir beim Impfstatus. Das ist schon lange her. Das ist schon sehr lange her. Das ist sicherlich auffrischungsbedürftig, ja. Guter Tipp, danke. Deswegen würde ich ja sagen, ich mache eine Impfung gegen Tetanus direkt, ja? Da bin ich auch mit einverstanden, ja. Gut, brauchen Sie noch ein bisschen Zeit, bis Sie das Gespräch mit dem Oberarzt haben? Oder wollen Sie gleich loslegen? Ja, wir können. Wir können gleich. Na, Sie Ich sind hoffe, ja. Ja, super, ich gut, hoffe. Okay. Ja. Okay. Hallo, guten Abend, Frau Oberärztin. Hallo. Ja, heute habe ich einen neuen Patienten, nämlich Kurt Bergmann, aufgenommen. Mhm. Mit Ihnen möchte ich diesen Patienten besprechen. Hätten Sie dafür kurz Zeit? Ja, natürlich. Was ist denn mit Herrn Bergmann? Okay, Herr Bergmann ist ein 54-jähriger Patient und stellte sich bei uns wegen vor 2,5 Stunden aufgetretenen Unfall vor. Ein Und nach dem Autounfall? Ein Autounfall? Nein, nein, Motorunfall. Ein Motorradunfall. Motorradunfall, ja. Mhm, okay. Hm. Und nach dem Unfall habe er sehr starke Schmerzen, besonders am rechten Handgelenk und in der Brust. Mhm. Am rechten Handgelenk seien die Schmerzen oder würden die Schmerzen zwischen 7 und 8 von 10 und in der Brust zwischen 4 und 5 auf der Skala. Und sie klagt, der Patient klagte über mehr die Schmerzen, besonders in den Handgelenk. Aber in der Handgelenk, Brust, ja. In der Brust seien die Schmerzen leichter. Mhm. Aber Brustschmerzen würden generell beim Einatmen auftreten. Mhm. Aber er habe auch bemerkt, der Patient habe auch Hämatom am Handgelenk und in der Brust bemerkt. Mhm. Mhm. Und dann diese Schmerzen würden in eine andere Region nicht ausstrahlen. Mhm. Und wegen der Schmerzen könne der Patient Handgelenk nicht bewegen. Und mit der Zeit hätten diese Schmerzen besonders am Handgelenk verschlimmert. Ja, sehr gut. Mhm. Mhm. Aber dagegen habe er nichts eingenommen. Wollte direkt zu uns kommen, ja? Vernünftig, ja. Mhm. Ja, genau. Und die Schmerzen seien immer dauerhaft. Bis auf Übelkeit, besonders beim Stress, war die vegetative Anamnese unauffällig. Kein Erbrechen, aber nur Durchfall habe er auch, besonders beim Stress. Jetzt habe er auch Übelkeit. Mhm. Und dann, ja, seit 10 Jahren habe er Vorerkrankungen, habe er Hypotonie und dagegen Hypotonie. Mhm. Und dagegen nehme er bei Bedarf Tropfen. Mhm. Und seit 5 Jahren habe er Discus Prolapsus. Und seit auf welcher Höhe? Auf welcher Höhe? Auf welcher Höhe den Discus Prolaps? Bei Halswirbelsäule, ja? Mhm, Halswirbelsäule. Okay, Columna vertebralis, pars cervicalis. Mhm, genau. Mhm. Und seit Kinderheit habe er Neurodermatitis und dagegen nehme er bei Bedarf Cortison, ja? Mhm. Cortison-Salbe. Ja, Cortison. Ne? Salbe, ne? Kein Salbe. Systemisches Cortison, ne? Kein Medikament, ja? Mhm. Salbe, genau. Mhm. Und dann vor fünf Jahren wurde bei ihm Sterilisation als OP gemacht. Mhm. Und zweimal vor fünf und vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, habe er Sportunfall. Und deswegen musste er bei Achilles-Tendon Achillessehnenruptur. Mhm. Ja, okay. Mhm. Und dann gegen Kontrastmittel reagiere er sich, ja, oder auf Kontrastmittel sei er reagierisch. Sei er allergisch? Ja, das sei er allergisch mit und Hitze mit? Oder... Ja, Hitze, Rötung beim Gesicht und Herzklopfen, ja. Mhm. Als Familienanamnese kann ich so sagen, ihr Mutter sei gesund, aber wegen des Hautkrebs musste sie operiert werden. Und der Vater sei gestorben mit 68 wegen Herzinfarkts. Mhm. Und dann okay, er rauche derzeit nicht so viel, 5 Zigaretten pro Tag seit 4 Jahren, aber früher hätte er viel geraucht, ein Packung pro Tag. Mhm. 21 Packungsjahren kann ich so sagen. Mhm. Und dann Alkohol trinke eher eine Flasche Bier abends. Mhm. Die Fragen nach Drogen wurden verneint. Ja, das ist so. Ich habe diese Fragen gestellt und diese Informationen habe ich erhalten. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist eigentlich pulmonäre Embolie und Fraktur am Handgelenk. Okay, ja. Und wegen Handfraktur gibt es wahrscheinlich Fettembolie in den Lungen. Ah, spannende Idee. Ja, okay. Und deswegen würde ich stationär aufnehmen und dann ja natürlich einen Zugang lege ich ab und Blut ja lege ich Zugang und dann gleichzeitig Blut ab und einige Parameter Blutparameter würde ich kontrollieren. Ja, was würden Sie denn genau, was würden Sie im Labor ankreuzen? Der Patient braucht wahrscheinlich eine OP. Deswegen wäre es besser, Blutbild, Entzündungsparameter, CRP und BSG, Leberwerte, Nierenwerte. Und natürlich für Embolie ist das sehr wichtig, Dedimer. Und für fragliche blutige Operation? Natürlich Blutungen, Blutgruppe Kreuzblut, und ne? Blutung seit Prothrombin seit aktiviert so, ja. Prothrom ja genau und dann ja seit langer Zeit sei der Patient nicht geimpft gegen Tetanus, deswegen würde ich Tetanus machen. Tetanus-Impfung machen. Und dann bildgebende Verfahren würde ich natürlich Röntgen am Handgelenk und Röntgen natürlich in der Brust Röntgen würde ich Wie heißt das denn offiziell? Thorax-Röntgen, ja. Thorax-Röntgen. Ja, Wie bitte? In zwei Ebenen. In zwei Ebenen, ja. Thorax in zwei Ebenen, der Klassiker. In zwei Ebenen und PA und seitlich würde ich auch, ja. Das ist auch wichtig. Und bei Bedarf wahrscheinlich können wir auch CT anfertigen, ja. Ah ja, okay. Das wäre gut. Auch wahrscheinlich besser, ja. Ja. Was lassen Sie denn über den Zugang laufen? Zuerst würde ich Nahrungskarenz anordnen und dann natürlich kontrolliere ich alle Vitalparameter, Tension, Fieber und so weiter alles. Und dann einen Sodiumchlorid kann ich Eine was? Flüssigkeit als Flüssigkeit. Flüssigkeit, ja, und der Mann hat ja Schmerzen. Schmerzmittel wäre auch besser, wäre gut. Und ich würde Metamizol geben, ja. Oder bei Bedarf Morphin kann ich auch geben. Und was machen Sie noch? Sie stellen den Patienten ruhig und Sie haben. Der Patient sollte ruhig bleiben. Deswegen würde ich auch bei Angst kann ich auch Diazam geben, oder? Ja, ich dachte jetzt eigentlich an was anderes. So einmal muss natürlich irgendwie diese Hand, ne, wie auch immer, was auch immer mit Stabilisierung, ist, gibt. Ja, und hochgelagert, gekühlt werden, je nachdem, ne? So. Genau. Aber der Patient wird ja jetzt relativ immobilisiert. Was brauchen Sie da noch? Derzeit ist er immobilisiert. Okay, deswegen, was sollen wir machen? Oberkörper sollen wir bis hochlagern? Wegen der potenziellen Luft und ich denke an was ganz Banales. Oh, ich habe jetzt habe ich gerade den Text Heparin. Nicht gelesen. Ja, okay. Ja, Heparin. Das war's. Ja, ganz ja. Sehr wichtig, ja, sehr wichtig. TVT-Prophylaxe, ne? Ja, Heparin, ja, 5000. Und yeah. Möglicherweise eben auch tatsächlich eine Strümpfe an, ne? Mm-hmm. Bei Bettruhe. Kompressionsstrümpfe. Ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, okay. Genau. Gut. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihrer Untersuchung rauskommt. Halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit Herrn Bergmann passiert. So. Okay. Ja, also ganz ehrlich, für erste Anamnese hammergut. Richtig, danke richtig Ihnen. Gut. Danke ja, Ihnen, ja. Und ich weiß, dass ich konnte nicht gut strukturieren eigentlich. Ich konnte nicht gut strukturieren, aber ja. Doch, war alles. War alles. Okay. Ja, also ich weiß, dass die Traumapatienten generell nicht besonders beliebt sind, ja, als ja, Fallbeispiele. Ja, ja. Aber ja. Es gibt sie ja nun mal. So, das ist das eine. Okay. Und was ich immer nicht weiß, ja, in solch einem Fall, es geht ja tatsächlich um die Unfallfolgen. Mhm. Wie relevant ist die Frage nach der Familienanamnese? Wie relevant ist die Frage, na gut, wenn der Schmerzen beim Einatmen hat, dann ist die Frage nach Rauchen natürlich schon irgendwie relevant. Und wenn man natürlich nach Alkohol fragt und der hat einen Verkehrsunfall, also einen Motorradunfall, ist natürlich auch die Frage nach Alkohol irgendwo interessant. Ne? Ja, beim Unfall sollte man schnellstmöglich den Patienten behandeln. Ja, eigentlich diese anamnestische Fragen, einige ja, von Ihnen, ja, sind nicht relevant, aber ja, wegen der Prüfung fragen wir. Ja, ich weiß, das sage ich immer wieder, die Prüfung ist keine reale Situation. Absolut, ja, absolut. Ja? Oder bei der Prüfung können wir auch diese sagen, ja. Normalerweise, wenn ich, einen solchen Fall in der Klinik hätte, würde ich so machen. Genau. Aber trotzdem sollte ich machen, ja, weitermachen. Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, der Königsweg, ja. Also da machen Sie alles richtig. Und keiner kann Ihnen sagen, ja, hätten, der Mann ist ja schon längst tot, ja. Ja. Ja, normalerweise ist es möglich, muss man den Patienten stabilisieren oder Gips oder Thorax oder Monitoren, ne? Und so weiter, Monitore, ja, absolut, ja. Ja. Es ist möglich. Aber ich sollte das auch sagen, ja, wahrscheinlich, ja. Wenn ich, als ich den Unfall gehört habe, sollte ich direkt sagen, ja, wahrscheinlich, okay, ich schließe sie an das Monitor an. Und dann ja, bei Bedarf. Wo ich das eigentlich besonders spannend fand, bei ihrer ja sehr interessanten Differentialdiagnose, oder eigentlich war das ja ihre Verdachtsdiagnose, dass der eine Lungenembolie hat. Ja, das fordert natürlich relativ zügige Behandlung. Ja, ja, ja, ja. Tatsächlich sind hier in diesem Fallbeispiel, sind die auf die Spur gar nicht gegangen. Die haben als Verdachtsdiagnose die Radiusfraktur rechts und ein stumpfes Thoraxtrauma angenommen. Alternativ eine Rippenfraktur und eine Handgelenkdistorsion. Ja, also genau. Was denn jetzt wahrscheinlicher ist, das muss wahrscheinlich auch der Augenschein bringen. Ne? Gut, tatsächlich war hier jetzt noch eine Frage. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Die Frage nach den sicheren Frakturzeichen. Okay. Bewegungsproblem, Hämatom. Gab's auch. Das kann auch bei der, das kann auch bei der Distorsion sein. Ah, okay. Zwischen Distorsion und Fraktur. Also ich mache jetzt mal irgendwie so, ne? Ja. Die Hand steht ganz komisch. Fehlstellung. Fehlstellung, Fehlstellung, Malposition, ja, genau. Ja. Dann ist natürlich das, was Sie vorgeschlagen haben, der Nachweis im Röntgen ist auch ein sicheres Frakturzeichen. Und dann gibt es noch das, wo ich gar nicht drüber nachdenken will. Ja, hören, aber ein Geräusch, aber ja, wie welches heißt Geräusch das? War das? Allein, ich habe immer schon Schwierigkeiten, das Wort überhaupt zu sagen. Da tut es bei mir schon weh. Krepitation. Ja, Krepitation. Ja, also ich finde, es knirscht schon und tut weh, wenn man nur das Wort ausspricht. Ja, ja, ja? Ja, stimmt, genau. Ja, also das sind die drei. Ein radiologischer Nachweis, Fehlstellung. Mhm. Und Krepitation, das sind die sicheren Zeichen, dass da was durch ist. Ne? Okay? Ja, gerne. Beziehungsweise abnorme Beweglichkeit haben die noch. Also Fehlstellung oder abnorme Beweglichkeit. Ja? Wenn ich also meinen Finger so in alle Richtungen drehen kann, dann ist ziemlich klar, dass da irgendwas durch ist. Ne? Weil der kann eigentlich ja nur so. Ne? Gut. Aber eigentlich wollen wir nicht so viel Bewegung, ja. Nein. Nach dem Unfall, ja. Ansonsten wird das. Ja. Ah. Ja, was die jetzt tatsächlich auch noch gesagt haben, außer dem Röntgen, eine schnelle Voruntersuchung möglicherweise, auch nicht blöde, wenn man zu Ende denkt, Sonoabdomen. Yeah. Also eine Echoschall, Ultraschall des Abdomens, um zu gucken, ob da eventuell freie Flüssigkeit ist. Oder absolut, aber, ja, absolut. Was ich meine, ist rechte Seite, Milz ist eigentlich jetzt nicht in Gefahr. Aber beim Brust sollen wir auch, ja, ich habe, ja. Ja, und zum Beispiel, ich glaube, man kann im Ultraschall auch eine zusammengefallene Lunge sehen, ne? Also, oder Sie hören das in der Palpation, dass Sie hören, dass da kein Schall mehr auf der Lunge ist, wenn der einen Pneumothorax hat. Genau, ja, ne? Stimmt. Das wäre, ja, wobei, dann würde es dem schlechter gehen. Dann würde der nicht sagen, ich habe ein bisschen Schmerzen beim Einatmen. Ja? Das ist also sehr weit hergeholt. War nur hier als eine Alternative mit angegeben. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ihre erste ist. Sie haben das sehr gut gemacht, wirklich super. Danke Ihnen, vielen Dank. Und also insbesondere sprachlich, wobei Sie natürlich den großen, großen Vorteil haben, Sie sind jeden Tag bei der Arbeit schon im Gespräch mit deutschen Muttersprachlern, oder? Ja, auf Deutsch ist das so, aber als medizinisch kann ich noch nicht so sagen. Ja, das ist ein Institut und im Institut macht man immer Forschung. Ja, und wahrscheinlich viel Englisch, ne? Oder? Nicht so viel Englisch, ich spreche immer Deutsch. Ja. Ah ja, aber das, seitdem ja. ich hier gekommen bin, habe ich immer Deutsch gesprochen. Aber ja, die Begriffe sind ganz anders, ja. Das ist akademische Begriffe. Ja. Ja, wobei das ist ja eigentlich, also gerade für das Arzt-Arzt-Gespräch ist das ja eine super Krücke. Ja, also die Fachterminologie ist ja wirklich, kann man sagen, weltweit identisch. Ja. Und da kann man auf viele Sachen zurückgreifen. Schwierig ist dann natürlich, wenn Sie einem Patienten irgendwas erklären sollen. Da fehlen Ihnen möglicherweise die deutschen Begriffe. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie bei der Sprache Probleme haben. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Okay, danke Ihnen. Danke also, Ihnen. Wann haben Sie Ihre Prüfung? Ja, meine Prüfung ist am Anfang von Juni. Im 1. Juni, im 1. Juni. Ja, seien Sie sehr entspannt. Ja, ich habe jetzt genug Zeit. Schaue mal, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt schaue ich die Fälle. Eigentlich habe ich bisher Magen-Darm, Gastrointestinal-Fälle habe ich geschaut und Lungen-Fälle habe ich geschaut. Herz. Aber noch nicht Unfall und so weiter, Orthopädie. Mit irgendwas fängt man an. Ja, alles genau. Klar. Gut. Genau, ja, alles klar. Ich sage für heute schönen Dank. Ihr Patient bedankt sich sehr für die freundliche Behandlung. Und ich weiß nicht, ob Dr. Güntes an Bord ist. Mal gucken. Ob er sich rührt? Rührt sich nicht. Er ist schon wieder abgetaucht hier. Ja, also ich möchte vielleicht nur ganz schnell eben was erklären für alle die, die sich etwas später eingeschaltet haben. Mhm. Ich war ein klein wenig gehandicapt und Sie haben das wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich immer so in meinem Gesicht rumgefasst habe. Ja, ich habe heute Nachmittag einen Backenzahn rausgepult bekommen, und zwar in